Abschnitt 13 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Marinevertrag, Teil 3. Gegen 3:30 erreichten wir die Endstation, speisten rasch im Bahnhofrestaurant und fuhren sofort aufs Polizeiamt. Holmes hatte schon dorthin telegrafiert und Forbes erwartete uns. Der kleine Mann bereitete uns einen sehr frostigen Empfang, sobald er hörte, was wir von ihm wollten. Sein scharfes Fuchsgesicht nahm einen wenig liebenswürdigen Ausdruck an. »Ich habe schon von Ihrer Methode gehört, Herr Holmes«, sagte er mit spitzem Ton. »Erst lassen Sie sich von der Polizei alle Auskunft geben, über die sie verfügt, und führen dann die Angelegenheit auf eigene Hand weiter, um die Beamten in Misskredit zu bringen.« »Im Gegenteil«, versetzte Holmes, »nur in 4 Fällen von den letzten 53, bei denen ich beteiligt war, ist mein Name überhaupt genannt worden. Bei den übrigen 49 Fällen hatte man alles Verdienst der Polizei zugeschrieben. Sie können das nicht wissen, denn Sie sind noch jung und unerfahren. Wollen Sie aber vorwärts kommen in Ihrem neuen Beruf, so werden Sie gut tun, gemeinsame Sache mit mir zu machen, anstatt mir entgegenzuhandeln.« »Einige Winke wären mir sehr willkommen«, sagte der Geheimpolizist in verändertem Ton. »Bis jetzt habe ich allerdings keine Lorbeeren bei dem Fall geerntet.« »Was für Schritte haben Sie getan?« »Wir haben den Türhüter Tanguy überwacht. Bei der Garde hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen und es liegt nichts gegen ihn vor. Seine Frau ist aber eine schlechte Person. Vermutlich weiß sie mehr von der Sache, als es den Anschein hat.« »Ist sie beobachtet worden?« »Eine Polizistin hat ein Auge auf sie. Frau Tanguy ist dem Trunk ergeben und unsere Angestellte hat ihr 2-mal Gesellschaft geleistet, bis ihr der Branntwein die Zunge löste. Doch bekam sie nichts aus ihr heraus.« »Ich hörte, dass der Gerichtsvollzieher bei den Leuten im Hause war.« »Ja, aber sie haben Zahlung geleistet.« »Woher kam das Geld?« »Das ging ganz mit rechten Dingen zu. Er hatte seine Pension zu fordern. Nichts deutet darauf hin, dass sie andere Mittel besitzen.« »Weshalb ist sie heraufgekommen, als Phelps nach dem Kaffee klingelte? Welchen Grund gibt sie dafür an?« »Sie sagt, ihr Mann wäre sehr müde gewesen, sie hätte ihm helfen wollen.« »Das stimmt zu dem Umstand, dass er bald darauf im Stuhl eingeschlafen ist.« »Es liegt also nichts gegen die Leute vor, außer dass die Frau in schlechtem Rufe steht.« »Warum ist sie an jenem Abend in so großer Eile davongegangen, dass es dem Schutzmann aufgefallen ist?« »Sie hatte sich verspätet und wollte rasch nach Hause kommen. Herr Phelps und Sie sind wenigstens 20 Minuten nach ihr fortgefahren und doch waren Sie vor ihr dort. Wie erklärt sie das?« »Ein Omnibus fährt umso viel langsamer als die Droschke. Weshalb ist sie aber gleich so eilig in die Küche gelaufen?« »Weil sie dort das Geld für den Gerichtsvollzieher verwahrt hatte.« »Sie ist wenigstens um keine Antwort verlegen. Haben Sie sie gefragt, ob ihr nicht, als sie das Haus verließ, irgendjemand in der Charlesstraße begegnet ist?« »Niemand, außer dem Schutzmann.« »Sie haben ja ein recht gründliches Kreuzverhör mit ihr angestellt. Ist sonst noch etwas seitens der Polizei geschehen?« »Der Schreiber Goreau ist seit 9 Wochen genau beobachtet worden, aber ohne Erfolg. Wir können ihm nichts nachweisen.« »Ist das alles?« »Ja, es hat sich kein neuer Anhaltspunkt gefunden, keine Verdachtsgründe irgendwelcher Art.« »Was ist Ihre Ansicht über das Läuten der Glocke?« »Ich gestehe, das geht über mein Verständnis. Der Täter muss ein bodenlos frecher Mensch sein, auch noch Lärm zu schlagen.« »Ja, das ist und bleibt sonderbar. Besten Dank für Ihre Mitteilungen, Herr Forbes. Wenn ich Ihnen den Mann ausliefern kann, sollen Sie von mir hören. Aber nun vorwärts, Watson.« »Wohin jetzt?« fragte ich, als wir das Polizeibüro verließen. »Zu Lord Holdhurst, dem großen Staatsmann und künftigen Premierminister von England.« Es traf sich günstig, dass der edle Lord noch im Ministerium anwesend war. Holmes gab seine Karte ab und wir wurden sogleich vorgelassen. Lord Holdhurst empfing uns mit der ihm eigenen altmodischen Verbindlichkeit und bat uns, auf den kostbaren Lehnstühlen Platz zu nehmen, die an beiden Seiten des Kamins standen. Er selbst blieb zwischen uns auf dem Teppich stehen. Ein echter Edelmann, musste ich denken, als ich seine hohe, schlanke Gestalt, das kluge Gesicht mit den scharfen Zügen, das frühzeitig ergraute, lockige Haupthaar, mit einem Wort seine ganze vornehme Erscheinung sah. »Ihr Name ist mir sehr wohl bekannt, Herr Holmes«, sagte er lächelnd, »und auch über den Zweck Ihres Besuches bin ich nicht im Zweifel. Außer einem einzigen Vorfall hat sich hier im Ministerium nichts ereignet, was Ihr Interesse in Anspruch nehmen könnte. Darf ich fragen, wer Sie mit der Sache betraut hat?« »Herr Percy Phelps«, erwiderte Holmes. »Ach, mein unglücklicher Neffe, Sie begreifen, dass ich schon wegen unseres Verwandtschaftsverhältnisses ganz außerstande bin, ihn in Schutz zu nehmen. Der Vorfall wird ihm in seiner Laufbahn sehr hinderlich sein, fürchte ich. Aber wenn sich das Schriftstück wiederfände, das würde die Sache freilich ändern. Ich möchte mir erlauben, ein paar Fragen an Sie zu richten, Lord Holdhurst. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, werde ich mich glücklich schätzen. War dies das Zimmer, in dem Sie Ihre Anordnungen betreffs der Abschrift des Dokuments gaben? Jawohl. Dann könnten Sie kaum belauscht worden sein. Daran ist nicht zu denken. Haben Sie Ihr Vorhaben, den Vertrag abschreiben zu lassen, gegen irgendjemand erwähnt? Mit keiner Silbe. Sie wissen das ganz bestimmt, es unterliegt keinem Zweifel. Wenn also weder Herr Phelps noch Sie sich darüber irgendwie geäußert haben und sonst kein Mensch um die Sache wusste, dann ist der Dieb rein zufällig in das Zimmer gekommen. Die Gelegenheit war ihm günstig und er benutzte sie. Der Staatsmann lächelte. »Das liegt außerhalb meines Bereichs. Sie können recht haben.« Holmes überlegte einen Augenblick. »Noch einen anderen wichtigen Punkt möchte ich mit Ihnen besprechen«, sagte er. »Ich höre, Sie fürchteten, das Bekanntwerden dieses Vertrags möchte sehr ernste Folgen nach sich ziehen.« Ein Schatten flog über Lord Holdhursts ausdrucksvolles Gesicht. »Die allerernstesten Folgen. Und Sie sind eingetreten?« »Noch nicht. Wenn der Vertrag zum Beispiel in das französische oder russische Ministerium des Äußeren gelangt wäre, so würde es Ihnen vermutlich zu Ohren gekommen sein.« »Das steht zu erwarten«, sagte der Lord mit finsterer Miene. »Da nun fast 10 Wochen vergangen sind und keine Aussprache erfolgt ist, so dürfen wir mit Fug und Recht annehmen, dass der Vertrag nicht ausgeliefert worden ist.« Holdhurst zuckte die Achseln. »Es lässt sich doch kaum denken, Herr Holmes, dass der Dieb den Vertrag gestohlen hat, um ihn bei sich unter Glas und Rahmen aufzuhängen. Vielleicht wartet er noch, um einen besseren Preis zu erzielen.« »Wenn er noch lange wartet, wird er nur das leere Nachsehen haben. In wenigen Monaten ist der Vertrag kein Geheimnis mehr.« »Ein höchst wichtiger Umstand«, sagte Holmes. »Der Dieb könnte ja plötzlich von einer Krankheit befallen worden sein.« »Zum Beispiel von einer Gehirnentzündung?«, fragte der Staatsmann ihn mit raschem Blick musternd. »Das habe ich nicht gesagt«, erwiderte Holmes voll unerschütterlicher Ruhe. »Aber wir dürfen Ihre kostbare Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen, Lord Holdhurst. Erlauben Sie, dass wir uns empfehlen.« »Ich wünsche Ihrer Untersuchung den besten Erfolg, mag der Verbrecher sein, wer er will«, sagte der Edelmann noch beim Abschied, während er uns bis zur Tür begleitete. »Ein wackerer Herr«, meinte Holmes, als wir wieder auf der Straße standen, »aber es wird ihm nicht leicht, seine Stellung zu behaupten. Er ist nicht reich und es werden viele Ansprüche an ihn gemacht. Du hast wohl auch bemerkt, dass er neu besohlte Stiefel trägt. Nun will ich dich aber nicht länger von deiner eigenen Berufsarbeit abwendig machen, Watson. Heute unternehme ich sowieso nichts mehr, außer wenn ich Antwort auf meine Droschkenanzeige erhalte. Einen großen Gefallen könntest du mir aber tun, wenn du mich morgen um dieselbe Zeit nach Woking begleiten wolltest.« So fuhren wir denn am nächsten Morgen wieder zusammen nach Woking. Es war keinerlei Licht in das Dunkel gekommen und Holmes hatte keine Nachricht auf seine Anzeige. Seine Gesichtszüge konnten so unbeweglich sein wie die einer indianischen Rothaut, wenn es ihm gut dünkte. Auch jetzt war ich außerstande, in seinen Mienen zu lesen, ob ihn die Lage der Angelegenheit befriedigte oder nicht. Unsere Unterhaltung drehte sich, so viel ich mich erinnere, um Bertillons treffliches Messungssystem und er rühmte das Verdienst dieses französischen Gelehrten in begeisterten Worten. Wir fanden unseren Klienten noch in der Pflege seiner getreuen Wärterin, er sah jedoch weit besser aus als tags zuvor. Bei unserem Eintritt stand er vom Sofa auf und begrüßte uns lebhaft. »Was bringen Sie mir?« fragte er begierig. »Nur Negatives, wie sich voraussehen ließ«, erwiderte Holmes. »Ich habe Forbes gesprochen, ihren Oheim besucht und verschiedene Erkundigungen eingezogen, die zu etwas führen könnten.« »Sie haben also nicht den Mut verloren?« »Durchaus nicht.« »Gottlob, dass Sie das sagen«, rief Fräulein Harrison. »Wenn wir nur Geduld behalten und die Hoffnung nicht aufgeben, muss die Wahrheit ja doch zuletzt an den Tag kommen.« »Wir können Ihnen mehr mitteilen, als Sie uns«, meinte Phelps, der wieder auf seinem Lager Platz genommen hatte. »So? Das ist mir lieb. Ich habe heute Nacht ein Abenteuer erlebt, das recht schlimm hätte ausfallen können.« Seine Miene wurde sehr ernst und in seinen Augen war förmliche Angst zu lesen. »Wissen Sie«, fuhr er fort, »ich fange wirklich an zu glauben, dass ich der Zielpunkt einer gefährlichen Verschwörung bin. Nicht genug, dass man mir die Ehre abgeschnitten hat, jetzt trachtet man mir auch nach dem Leben.« »Wahrhaftig?« rief Holmes. »Es klingt unglaublich. Meines Wissens habe ich auf der Welt keinen Feind, aber nach der Erfahrung der letzten Nacht muss ich es wirklich annehmen.« »Oh, bitte, erzählen Sie.« »Das will ich, doch müssen Sie vor allem wissen, dass ich letzte Nacht zum ersten Mal keine Wärterin bei mir im Zimmer hatte. Ich fühlte mich so viel wohler, dass ich glaubte, sie nicht mehr zu brauchen. Doch ließ ich mein Nachtlicht brennen. Gegen 2 Uhr morgens lag ich eben in leichtem Schlummer, als ein schwaches Geräusch mich weckte. Es klang, als ob eine Maus am Holzwerk nage.« Eine Weile lag ich da und horchte, dann wurde der Ton lauter und vom Fenster her kam ein scharfes, metallisches Klirren. Entsetzt fuhr ich empor. Was das Geräusch zu bedeuten hatte, war jetzt klar. Die schwächeren Töne rührten von einem Werkzeug her, das in den Schlitz zwischen die Fensterläden hineingepresst wurde, und dann hatte sich der Riegel in die Höhe geschoben. Nun blieb etwa 10 Minuten alles still, als warte der draußen Stehende, ob der Lärm mich aufgeweckt habe. Dann vernahm ich ein leises Knarren und das Fenster ward vorsichtig geöffnet. Länger ertrug ich die Spannung nicht, meine Nerven sind noch nicht so stark wie früher. Ich sprang aus dem Bett und stieß den Laden auf. Ein Mann kauerte vor dem Fenster. Ich konnte nur wenig von ihm sehen, denn er floh davon wie der Blitz. Er war ganz in einen Mantel gewickelt, der den unteren Teil seines Gesichts verhüllte. Eins nur weiß ich mit Bestimmtheit, nämlich, dass er eine Waffe in der Hand trug, wahrscheinlich ein langes Messer. Ich sah deutlich die funkelnde Klinge, als er sich zur Flucht wandte. »Das ist ja höchst interessant«, sagte Holmes. »Und was taten Sie dann?« »Wenn ich stärker gewesen wäre, so würde ich ihm durch das offene Fenster nachgesprungen sein. So aber musste ich mich begnügen, das Haus wach zu klingeln. Das dauerte einige Zeit, da die Glocke in der Küche hängt und die Dienerschaft im oberen Stock schläft. Auf mein Schreien nach Hilfe kam jedoch Joseph herbei und weckte die übrigen. Joseph und der Stallknecht fanden Fußtritte in dem Blumenbeet unter dem Fenster, aber auf dem Rasen ließ sich die Spur nicht verfolgen, die Witterung ist in letzter Zeit zu trocken gewesen. An dem hölzernen Zaun nach der Straße zu fand sich aber eine Stelle, die aussieht, als sei man dort übergestiegen. Das Staket ist oben abgebrochen. Noch habe ich der Ortspolizei keine Anzeige gemacht, da ich es für besser hielt, erst ihre Ansicht zu hören.« Die Erzählung unseres Klienten schien auf Sherlock Holmes einen großen Eindruck zu machen. Er stand von seinem Sitz auf und ging in starker Erregung im Zimmer hin und her. »Ein Unglück kommt selten allein«, sagte Phelps lächelnd, obgleich man ihm wohl ansehen konnte, dass der nächtliche Überfall ihn stark mitgenommen hatte. »Das trifft bei Ihnen wirklich zu«, meinte Holmes. »Wären Sie wohl imstande, mit mir um das Haus herumzugehen?« »Oh ja, etwas Sonnenschein würde mir gut tun. Joseph wird uns begleiten.« »Auch ich will mitgehen«, sagte Fräulein Harrison. »Ich fürchte, das kann ich nicht gestatten«, versetzte Holmes kopfschüttelnd. »Bitte bleiben Sie hier sitzen, gerade wo Sie sind.« Die junge Dame nahm mit etwas unzufriedener Miene ihren Platz wieder ein. Ihr Bruder gesellte sich jedoch zu uns und wir vier gingen miteinander um den Rasenplatz vor dem Fenster des jungen Diplomaten. Die Fußspuren auf dem Blumenbeet waren ganz undeutlich und verwischt. Holmes beugte sich einen Augenblick nieder, um sie zu betrachten, richtete sich aber gleich wieder achselzuckend empor. »Daraus könnte wohl niemand klug werden«, sagte er. »Lassen Sie uns um das Haus herumgehen und überlegen, warum der Einbrecher gerade dieses Zimmer gewählt hat. Die größeren Fenster im Wohnzimmer und Speisezimmer wären doch besser für seinen Zweck gewesen.« »Aber Sie sind sichtbarer von der Straße aus«, warf Joseph Harrison ein. »Ja, so natürlich. Die Tür dort hätte er aber aufbrechen können. Wohin führt sie?« »Es ist die Hintertür für Lieferanten und Dienerschaft. Nachts wird sie regelmäßig verschlossen.« »Ist schon früher hier einmal eingebrochen worden?« »Nein, nie«, antwortete Phelps. »Haben Sie viel Silberzeug im Hause oder andere Kostbarkeiten, von denen die Diebe angelockt werden?« »Keine Wertgegenstände.« Holmes schlenderte mit den Händen in den Taschen um das Haus herum. Er trug ein nachlässiges Wesen zur Schau, das ihm sonst fremd war. »Sie sollen ja den Platz gefunden haben, wo der Kerl über den Zaun gestiegen ist«, wandte er sich an Joseph Harrison. »Wir wollen uns das doch einmal ansehen.« Der junge Mann führte uns an eine Stelle, wo der obere Teil des Stakets abgebrochen war. Ein Stück davon hing noch herunter. Holmes brach es ab und untersuchte es prüfend. »Glauben Sie, dass das vergangene Nacht geschehen ist? Mir scheint, es ist ein alter Schaden.« »Das kann wohl sein. Auch sieht man drüben keine Spur, dass jemand über den Zaun gesprungen ist. Nein, das wird uns wenig helfen. Lassen Sie uns jetzt in das Haus zurückgehen und die Angelegenheit miteinander besprechen.« Percy Phelps ging sehr langsam auf den Arm seines künftigen Schwagers gelehnt, während ich mit Holmes rasch über den Rasen schritt, so dass wir vor dem offenen Fenster des Schlafzimmers standen, ehe noch die anderen in unsere Nähe kamen. »Fräulein Harrison«, sagte Holmes sehr eindringlich und mit großem Nachdruck, »Sie müssen den ganzen Tag über bleiben, wo Sie sind. Lassen Sie sich durch nichts von der Stelle vertreiben. Es ist von der allerhöchsten Wichtigkeit.« »Gewiss, wenn Sie es wünschen, Herr Holmes«, erwiderte das Fräulein verwundert. »Wenn Sie zu Bette gehen, dann bitte ich Sie, die Tür von außen zu verschließen und den Schlüssel mitzunehmen. Geben Sie mir Ihr Wort darauf?« »Aber Percy...« »Er fährt mit uns nach London.« »Und ich soll hier bleiben?« »Ja, um seinetwillen. Sie leisten ihm einen Dienst. Rasch versprechen Sie es mir.« Sie nickte zustimmend, gerade als die beiden anderen herankamen. »Warum sitzest du hier und fängst Grillen, Annie? Komm, heraus in den Sonnenschein«, rief ihr Bruder. »Nein, danke, Joseph. Ich habe etwas Kopfweh und die Kühle und Ruhe, die hier im Zimmer ist, mir eine Wohltat.« »Was würden Sie jetzt vorschlagen, Herr Holmes?«, fragte unser Klient. »Wir dürfen über diesen untergeordneten Fall die Hauptsache nicht aus den Augen lassen. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn Sie mit uns nach London kommen könnten.« »Sofort?« »Ja, das heißt, so rasch es sich einrichten lässt, etwa in einer Stunde. Ich fühle mich stark genug, wenn ich Ihnen wirklich nützen kann. Ohne alle Zweifel. Vielleicht möchten Sie, dass ich über Nacht dort bleibe?« »Das wollte ich Ihnen gerade vorschlagen.« »Wenn dann mein Freund seinen nächtlichen Besuch wiederholen will, findet er den Vogel ausgeflogen. Wir geben uns ganz in Ihre Hände, Herr Holmes. Sie brauchen nur zu sagen, was geschehen soll. Wünschen Sie vielleicht, dass Joseph mitkommt, um für mich zu sorgen?« »Oh nein, mein Freund Watson ist Arzt, wie Sie wissen, und wird sich Ihrer annehmen. Wenn es Ihnen recht ist, frühstücken wir erst hier und fahren dann alle drei zusammen nach der Stadt.« Ende von Abschnitt 13.